Hier sind wir, Peter. Hallo Reinhard, schön, dass du hier bist. Ja, danke auch, schön, dass du hier bist. Wir haben darüber geredet, wie ich nicht wusste, wer ich war. Mhm. Obwohl ich dachte, ich wusste, wer ich war. Und das ist ja das Gefährliche. Ich dachte, ich weiß genau, wer ich bin. Prophet, Bibellehrer, Gemeindegründer. Ja. Ich wusste genau, wer ich war. Allerdings hat es alles zu tun mit dem, was ich tat. Ja. Geht es nicht so unwahrscheinlich vielen Menschen auch Christen? Unzählig vielen, ja. War es bei dir so ähnlich, oder? Du meinst, dass es mit dem Tun zu tun hat, oder wie? Ja, weil, schau zum Beispiel, ich war mir nicht bewusst, dass ich keine Identität hatte, weil ich war mir sogar sicher, ich hatte Identität. Ich war mir 100% sicher, ich weiß genau, wer ich bin. Der Prophet, den Gott mit 8 Jahren berufen hat, der Bibellehrer, der in Österreich eine Bibelschule hatte, die größte war damals, derjenige, der Drogenarbeit macht, von dem die Zeitung sogar berichtet, weil er eben so Dinge tut, die andere nicht tun, und. Mhm. Weißt du, ich wusste, wer ich war, nur das war ich nicht wirklich. Es war eine Fake-Identity, eine falsche Identität. Aber da gibt es ja Leute, die wissen eigentlich gar nicht, die leben ihr Leben so dahin und plötzlich kommen sie drauf, sie haben keine Identität. Bei mir war es ja anders. Ich war überzeugt, ich hatte Identität, war aber eine falsche. Ich glaube schon, dass das sehr, sehr viele Menschen betrifft. Kann es sein, dass es auch viele Menschen gibt, die sich da auch nicht viel Gedanken drum machen? Gibt es auch. Ich denke, auf der einen Seite machen sich viele Menschen nicht Gedanken, auf der anderen Seite bauen sich Menschen eine falsche Identität auf und in der ruhen sie jetzt. Aber für sie ist es ja dann eine. So war es bei mir. Für mich war es, ging mir ja gut. Hm. Es ging mir gut, bis du das antastetest, was meine Identität war. Hm. Mein Dienst. Antasten meinst du, bis es in Frage gestellt wurde? Oder weggenommen wird. Bei dir kam es auf den Prüfstand. Mhm. Wow. Zum Beispiel, Leute, die ihren Dienst zur Identität gemacht haben, wie es bei mir war. Mhm. Bei mir, meine Identität war den großen Dienst, den ich aufgebaut habe. Das war meine Identität. Und Menschen, die ihre Identität in dem Dienst haben, in dem sie aufgebaut haben, wehe, du wagst dich, deren Dienst in Frage zu stellen. Dann knallt. Warum? Ich habe das früher nicht so verstanden, heute verstehe ich das sehr, sehr gut. Nehmen wir an, hier ist ein christlicher Leiter. Was weiß ich, christlicher Leiter, ein Pastor oder wer auch immer. Und dieser Mann hat einen Dienst, wie groß der auch immer sein mag. Und irgendjemand stellt den jetzt in Frage. Wenn diese Person dann in eine Krise kommt, dann sich verteidigt bis zum geht nicht mehr, kämpft, um festzuhalten an dem Dienst, dann merkst du, dass das die Identität der Person ist. Wenn diese Person sich weder verteidigt, noch verkrampft halt festhält, noch kämpft darum, sondern einfach, okay, jeder soll in Frage stellen, was er will, soll versuchen, mir was wegzunehmen, ist völlig okay. Dann weißt du, die haben die Identität nicht in dem Dienst. Also das Markenzeichen ist das Verteidigen, das Rechtfertigen, das festhalten wollen. Nein, du darfst mir das nicht wegnehmen, das? Ich denke schon. Mhm. Und ich werde sagen, warum. Ohne Identität sind wir ja verloren. Mhm. Wir sind verlorene Menschen. Denk mal, was Menschen tun, um ihre Identität zu bekommen oder zu wahren. Die nehmen Drogen, die verlieren sich, was weiß ich, in welchen absurden Lebensweisen oder Lebensabschnitten. Einfach, warum? Weil da gehören sie dazu. Das ist die Identität. Wie viele Menschen lassen sich vom Geschlecht her umoperieren, weil sie glauben, ich bin kein Mann, aber ich will Frau sein. Dann habe ich meine wahre Identität gefunden. Mhm. Ich habe jetzt herausgefunden, Daniel hat mir das gesagt, dass ganz, ganz, ganz hohe Suizide sind unter Menschen, die sich geschlechtlich umoperieren haben lassen. Ich habe das nicht gewusst. Die kommen in eine ganz tiefe Krise. Sie glauben, sie sind als Mann geboren, sie sind Mann, als Mann bestimmt, obwohl sie als Frau geboren sind. Jetzt glauben sie, meine Identität ist eigentlich Mann, obwohl ich Frau bin. Jetzt werden sie endlich Mann und jetzt merken sie, Jetzt bin ich aber auch noch nicht glücklich. Und das ist natürlich, das sind natürlich krasse Fälle. Aber was ist mit Leuten, die, egal wo, wir Christen, wir suchen es dann halt in Dingen, die christlich erlaubt sind. Ich sage immer, die christlich akzeptierten Süchte. Ja. Da gibt es ja genügend davon. Klar. Natürlich, die sind ja auch erlaubt halt. Die schaden mir aber. Die dürfen wir haben, ja. Aber zeigt all das nicht, dass in uns drinnen nicht eine Sicherheit ist, wer wir sind? Ja. Ja, wenn ich etwas suche, dann fehlt mir ja was. Eben, ja. Also ich habe mich da sehr aufgerieben, weil irgendwann verkrampfst du beim Suchen. Und ja, ich hab gesucht, wie ich da rauskomme. Wie du halt das im Wald gemacht hast. Sehr radikal, zeigt aber auch, wie ernst es dir war. Es ging ja um was. Es ging einfach ums Ganze. Es ging ums Ganze. Ja, weißt du, ich bin heute dankbar, dass ich das gemacht habe. Und da muss ich wirklich sagen, Debbie ist da zu mir gestanden. Auch wenn Leute gesagt haben, der Mann ist verrückt. Weißt du, er soll arbeiten gehen. Und faul war ich ja nie. Also ich habe nie in meinem Leben war faul. Aber einfach, Debbie ist zu mir gestanden. Der hat gesagt, nein, da lass den Reinhard in Ruhe. Der Reinhard macht das Richtige, der braucht das jetzt. Und für mich irgendwie intuitiv, weißt du, Peter, intuitiv bei mir, ich habe gewusst, ich habe nie daran gezweifelt, an den Dienst, für den Gott mich berufen hat. Auch in der Krise, auch in der schwierigen Zeit, auch wo alles auseinanderfiel, wo mir alles weggenommen wurde, ich habe nie daran gezweifelt, dass Gott mich berufen hat als Propheten und Lehrer. Also auch in der tiefsten Not, wo ich nicht mehr außen ein wusste, da war ich mir sicher. Das war da, diese Sicherheit. Nur, mir war plötzlich bewusst, Peter, dass wenn ich mich irgendwie wieder erhole von dem Chaos, wenn ich wieder auf die Beine komme und wenn ich dann wieder etwas aufbaue, was logischerweise geschehen wird, weil ich ja die Berufung von Gott habe. Ich wusste, ich habe die Berufung von Gott. Und daher wusste ich, dass irgendwie wieder Gott das, was ich für ihn tue, segnen wird. Und dann habe ich gewusst, dann bricht mir das aber wieder zusammen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn ich das wieder zu meiner Identität mache, dann komme ich in dasselbe Schlamassel hinein, nur wahrscheinlich das nächste Mal noch größer. Deswegen war, glaube ich, eines der Punkte, die du dann forciert hast, zu sagen, ich muss es anders machen. Ich muss rausfinden, dass das, wie ich das auf jeden Preis vermeiden kann. Richtig? Ja, und vor allem, wie weiß ich über, wer ich wirklich bin? Und zu wissen, wer du bist, das kannst du ja nur, wenn du das nicht mehr connectest mit dem, was du tust. Verstehst du? Ja, ja. Ich wusste nicht, dass ich der geliebte Sohn des Vaters bin. Ich wusste, ich bin der Arbeiter des Vaters. Ich wusste, was, ich war der ältere Bruder. Ich arbeite dir, ich diene treu, ich diene, arbeite, diene, arbeite. Ich gehorche den Geboten, ich mache alles richtig. Ja, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Aber nimm das weg, was ich tat. War nichts mehr da. Da war nichts mehr da. Diese Lehre ist schrecklich, oder? Unbeschreiblich. Und weißt du, was noch, weißt du, was das Gefährliche ist, Peter? Das Gefährliche ist, wenn wir diese Lehre mit falschen Dingen füllen. Weil dann betrügen wir uns selbst. Wir denken, es ist okay. Nichts ist okay. Naja, das sehe ich genauso. Die falschen Dinge musst du aber auch als falsch identifizieren können. Das ist mal gar nicht so einfach, finde ich. Da muss man schon das richtige Maßstab anlegen. Darum sitzen wir hier und machen diese Videos. Ich glaube, es wäre sehr gut, wenn wir da so in die Richtung gehen würden, um zu gucken, was könnten denn Maßstäbe sein, die uns da wirklich helfen. Okay. Die einzige Identität, die ein Mensch, nein, zurück, Die einzige Identität, die ein Christ haben soll, ist, wer er in Christus ist. Punkt. Das muss die absolut einzige Identität sein. Schau, Selbstwert, Selbstsicherheit hängt zusammen mit Identität. Du wirst nie Selbstsicherheit haben, wenn du keine Identität hast. Du wirst nie einen gesunden Selbstwert haben, wenn du keine Identität hast. Die Leute, die die Identität nicht in Christus haben, was tun die? Die haben ihre Identität nicht in Christus, also haben sie auch keine Selbstsicherheit. Die haben keinen gesunden Selbstwert. Also was tun diese Leute? Die Leute fangen Folgendes an. Sie machen Lobpreisdienst, sie machen Kinderdienst, sie machen Leiterschaftsdienst, sie werden vollzeitlich im Dienst. Sie machen eine Sache nach dem anderen. Wenn sie nicht in der Gemeinde aktiv sind, dann sind sie halt sonst überall. Entweder im Beruf oder verdienen viel Geld oder die Familie oder irgendwo, irgendwoher müssen sie das Gefühl bekommen, jetzt habe ich Wert. Jetzt bin ich wertvoll. Jetzt habe ich Status. Denn Selbstwert hat immer, absolut immer zu tun mit Identität. Wenn die Identität nicht in Christus ist, hast du auch keinen Selbstwert. Denn der Wert kommt ja nur von Christus. Also musst du ihn irgendwo anders herholen. Jetzt nehmen wir an, ich habe meine Identität nicht einzig und allein, in wer ich in Jesus Christus bin. Einzig und allein. Da kommt gar nichts dazu. Was geschieht dann? Dann weiß mein Herz, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Und wenn ich nicht weiß, wer ich nicht bin, wenn ich keine Identität habe, habe ich keinen Selbstwert. Ich habe keine Selbstsicherheit. Weil Leute, die keinen Selbstwert haben, die haben auch keine Selbstsicherheit. Mhm. Und als unsicherer Mensch im Leben zu leben, ist keine schöne Sache. Mhm, gar nicht. Jetzt, was machen die Leute? Jetzt machen sie Folgendes. Sie versuchen irgendwo eine Abkürzung zu finden, um Selbstwert zu bekommen und Selbstsicherheit zu bekommen. Also, ich muss mich selbst verwirklichen. Und dann suchen sie die Arbeit, mein Traumjob, meine Traumfrau geheiratet, der Traummann, Familie, Frau, zwei Kinder. Ach, jetzt habe ich endlich einen Selbstwert. Was bin ich für ein guter Mann? Und irgendwann sitzt er und schaut sich nur mehr Serien an, weil der Selbstwert ja gar nicht mehr da ist. Ja. Weil die Identität nicht da ist. Ja. Und da ist für mich die einzige Lösung, dass ich in meinem Herzen zur Sicherheit kommen muss, in Christus bin ich neu. Da habe ich eine neue Identität. Darum ist jemand in Christus, ist er eine völlig neue Schöpfung. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Ich wurde auserwählt, wann? Vor Grundlegung der Welt. Aber bleibt sie stehen? Nein, in ihm. Schau mal, wie das die Genfer sagt. Epheser 1, Vers 6, glaube ich, ist. Entweder 5 oder 6, ich glaube 6. Mhm. Epheser 1, Vers 5 oder Vers 6. In ihm. Und diesen Schlüssel in ihm, den haben viele Christen auch nicht ergriffen im Herzen. So, hier steht Epheser 1, Vers 5 oder 6, ja? Mhm. Ich glaube, es ist 5. Ich gehe mal zu 5. Manchmal denke ich, eine papierbare Bibel wäre doch einfacher. Schau du mal bei dir. Soll ich dir helfen? Soll ich dir suchen helfen? Nee, suchen nicht. Aber mein Gerät will das nicht finden. Ah, das Gerät will nicht. Weißt du, eigentlich ist das Problem immer der Anwender, aber... Ja, Vers 5 doch. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Epheser 1, Vers 5. Ich schaue mal, wie es die Genfer hier sagt. bei mir. Ich habe mir die Genfers auch nicht aufmachen. So etwas. Was machen wir mit den Genfern? Auf jeden Fall. Er hat uns vorher bestimmt, auserwählt, ausgesucht in ihm. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines eigenen Willens. Mhm. Und weißt du, jetzt habe ich die Genfer. Was steht da? In der Genfer steht Folgendes. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus Söhne und Töchter zu werden. Und das muss die einzige Identität eines Christen sein. Ich bin geliebtes, ausgesuchtes, auserwähltes Kind meines Vaters. Denn in dem Augenblick, wo du diese Identität nur in dem hast, dass in Jesus Christus, hat der Vater mich ausgewählt, bevor die Welt überhaupt noch existierte. Wie kann dir je an Selbstsicherheit mangeln? Dann nicht mehr. Wenn du das ergreifst, dann nicht mehr. Da kann die ganze Welt Druck auf mich legen und sagen, du bist nichts. Mein Herz sagt, doch, ich bin das Kind des Schöpfers, des Universums, der Liebe ist. Der hat mich ausgesucht. Da ist das Herz zur Ruhe gekommen. Das ist mal bombastisch. Weil, denk mal, Peter, ja, du kannst mir alles im Leben wegnehmen. Aber die Sohnschaft, die kann mir niemand wegnehmen. Nee. Und wenn du mir alles wegnimmst, meinen Dienst, meine Finanzen, meinen Status, was weiß ich, die Brazilian Kids Care, die EBS, wenn du alles wegnimmst, was ich heute aufgebaut habe, und ich sage das nicht als irgendwie stolz auf das, was ich aufgebaut habe, ich weiß ja, der Herr tut es durch mich, ist mir völlig klar. Mhm. Aber wenn du mir heute einfach alles, wenn alles weggenommen werden würde, ich sage dir, ich kann dir garantieren, ich würde gut schlafen am Abend, weil ich weiß, wer ich bin. Yes. Ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin ausgewählt, ich bin sein Kind. Da kann niemand was ändern, das nimmt mir keiner weg. Also der Rest, nimm, was du willst. Meine Identität kannst du mir nicht mehr nehmen. Weil das mit deinem Tun nichts zu tun hat. Gar nichts mehr. Wie schön. Gar nichts mehr. Nur mit deinem Sein. Ja. Und darüber reden wir in der nächsten Episode noch, dass wie wir hinkommen können, dass wir ganz sicher unsere Identität nur in dem haben, was wir sind und nicht in dem, was wir tun. Also sagen wir mal Tschüss. Ciao.